everybody, if we haven't done what we could have done, we've tried. Please, everybody, if we haven't done what we could have done, we've tried. Please, everybody, if we haven't done what we could have done, we've tried. Please, everybody, if we haven't done what we could have done, we've tried. Please, everybody, if we haven't done what we could have done, we've tried. Please, everybody, if we haven't done what we could have done, we've tried. Please, everybody, if we haven't done what we could have done, we've tried. Please, everybody, if we haven't done what we could have done, we've Das sind die Residents, die ihr gerade hört. The Valley, Beyond a Day in a Life. Eine kleine Beatles-Persiflage. Und die Residents spielen live am Dienstag, den 21.05. Und zwar auf Kampnagel. Die Band auch schon seit den Ende der 60er Jahren unterwegs und wird nicht müde, auf Tour zu gehen. Großartig, muss ich sagen. Ihr hört den Sunday Service, die zweite Stunde, hier zweite Konzerttipps. Ihr hört FSK, das freie Senderkombinat, oder auch das Ganze zu hören als Austauschsendung bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle oder Radio T in Chemnitz. Weiter geht's mit The Phoenix Foundation, auch eine Band, die live am Dienstag spielt, und zwar in der Prinzenbar. Hier ihr Track The Captain. Straight back. rushing in your brain. Das waren The Phoenix Foundation, der Track The Captain von ihrem neuesten Album Fun and Dango. Und das gibt es live zu erleben am Dienstag, den 21. Mai in der Prinzenbar. Am gleichen Tag gibt es akustisches, klassisches Nachtasyl und zwar mit Greg Haynes und Poppy Aykroyd. Beide, glaube ich, kommen aus England. Zumindest von Poppy Aykroyd bin ich mir da ziemlich sicher. Keine Ahnung, ob das eine Band ist oder eine Dame oder ein Herr, hat eine Platte aufgenommen, vor kurzem Escapement betitelt. Sehr, sehr schöne, ruhige Klaviermusik. Hier der Track 7. Thank you. Schöne Musik hier von Poppy Aykroyd. Das Ganze gibt es live zusammen mit einem gewissen Greg Haynes am Dienstag, den 21.05. im Nachtasyl. Am Mittwoch dann gibt es eine Konzertabsage. High as a Kite, eine Band aus Skandinavien, glaube ich, kommen. Sie sollten in der Prinzenbar spielen. Das Konzert findet nicht statt. Stattdessen aber zum Beispiel im Knust spielen auf Two Gallons. Hier zu hören mit einem Track von ihrem letzten Album The Bloom and the Blith. Der heißt der Broken Eyes. Hey there, girl with the broken eyes. Ain't my love been true? Ain't no need to act surprised when it comes back to you. When it comes back to you. The wind blows high and the wind blows low, long as I have known. But everything blows away. Gonna come back home. Soon's gonna come back home. Standing there in your raven hair, acting like you don't know. Lips that launched thousand ships, that's where my money goes. Where my money goes. And though they say I'll rule the day, I gave you a piece of my heart. It's do-re-mi and dust to dust. Soon we all must part. Soon we all must part. So hey there, girl with the broken eyes. Ain't my love been true? Ain't no need to act surprised when it comes back to you. When it comes back to you. The wind blows high and the wind blows low, long as I have known. And everything that blows away soon's gonna come back. Come back home, soon's gonna come back home. Two Gallons hörten wir gerade hier mit ihrem Song Broken Eyes. Die Band spielt live im Knust und zwar am Mittwoch, den 22. Mai. Im Vorprogramm auf jeden Fall auch empfehlenswert, da rechtzeitig hinzugehen, sind Moses and the Firstborn. Die haben gerade eine ziemlich spannende EP rausgebracht. Davon hören wir den Titeltrack I Got Skills. In love with me to see that you're also there. I have these dreams about our past and the future, what we've done, where we've been, and how it was, you know. I looked at you, I looked at you. for a time I just forget to ask you how your day has been, how work was, how school was, and what you have for dinner. You know, I'm just too caught up with myself and what I'm doing in my time. I might act like a free man, but I'm afraid like you all. I might seem like a nice guy, but I'm so damn cold. Skills, I got skills, I got skills to make it through your doorway. Skills, I got skills, I got skills to make it through your doorway. Tell me if you've ever seen me before. You know, most of the time I'm just too caught up with myself and what I'm doing in my mind. Got Skills, Moses and the Firstborn hörten wir. Die spielen zusammen mit den Two Gallons im Knust. Und zwar am Mittwoch, den 22. Mai. Ebenfalls Mittwoch im Mojo zu Gast sind The Heavy, die englischen Soul-Rocker, hier zu hören mit What Makes a Good Man. What makes a good man? Das fragen sich hier The Heavy. Ihr könnt dann gesammelt im Chor zurückschauten und antworten, wenn die Band live spielt. Und zwar am Mittwoch, den 22.05. im Mojo Club. Und am gleichen Tag im Molotow sind zu Gast Bombay Showpick. Die kommen nicht aus Bombay, sondern irgendwo aus Holland. Ein Indie-Rock-Duo, die wir hier hören mit ihrem Track Sancho Panza. Das waren gerade eben Bombay Showpick. Ziemlich bescheuerter Bandname, wie ich finde, aber egal, die Musik ist ja gar nicht so verkehrt. Sancho Panza, der Track von dieser Band aus Holland. Ihr könnt sie live erleben. Sie spielen im Molotow und zwar am Mittwoch, den 22.05. Am Donnerstag ist dann ein alter Held in Anführungszeichen zu Gast im Knust. Und zwar geht es um Tim Burgess, ehemals Frontman und Sänger der Charlatans. Inzwischen solo unterwegs, hat letztes Jahr, glaube ich, eine Platte rausgebracht, die ich nicht gehört habe. Deshalb ein älterer Track von ihm, der, glaube ich, irgendwie Anfang der 90er aufgenommen wurde von seinem Album I Believe. Hier der Track Who the Cap Fit, Tim Burgess. So unjust, children, you don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend, and your best friend, your worst enemy. Behind them sits upon you. Only pretend they love you now. Then behind they try to eliminate you. Well, who just left? No one cares. Thank God we're past the worst. Hypocrites and parasites. The Only One I Know gesungen. Inzwischen ist er bei Who the Cap Fit angelangt, obwohl natürlich auch nichts Aktuelles hier gerade von ihm. Tim Burgess war das natürlich und den könnt ihr live erleben. Den Kopf der Charlatans aus Manchester spielt er in Hamburg im Knust am Donnerstag, den 23. Mai und vielleicht mit etwas Glück hier auch ein paar alte Coverversionen seiner eigentlichen Band. Ebenfalls am Donnerstag im Nachtasyl aus Schweden, The Late Call, hier zu hören mit Put Your Lights On. A call on your phone, let it ring for too long. Magazine models make you sad. An afternoon full of endless boredom, and the tips you tell everybody to put their lights on. Tell everybody to put their lights on. Are you in agony? Put your lights on. 'Cause in the dark you lost it. Put your lights on. Put your lights on. Let me talk, they listen. 'Cause they've all tips you give only ruin. to put the lights on. Tell everybody to put the lights on. All you in agony, put your lights on. Cause in the dark you lost it, put your lights on. Put your lights on. Tell everybody to put the lights on. Tell everybody to put the lights on. All you in agony, put your lights on. Cause in the dark you lost it, put your lights on. Put your lights on. The Lights On, das wünschen sich hier The Late Call. Die Schweden spielen am Donnerstag, den 23. Mai im Nachtasyl und am gleichen Tag ebenfalls aus Schweden zu Gast in Harburg und zwar dort im Marias Ballroom sind This is Head, haben gerade eben mit The Album ID eine Platte veröffentlicht, von der wir hier den Track AB Version hören. Try it right to. This Is Head, das war Musik aus Schweden, das gibt's live zu erleben in Maria's Ballroom, das ist in Harburg, drüben auf der anderen Elbseite, zumindest hier vom Studio des FSK aus betrachtet. Dann geht's weiter mit Freitag, den 24.05. Da spielen die Beach Fossils aus New York im Grünjäger, die gab's vorhin schon zu hören, ebenfalls So-Called zu Gast im Rahmen des Elb Jazz Festivals im Golem, am Freitag auch den gab es schon zu hören. Und ja, auch Nils Frahm spielt zum Beispiel im Rahmen des Elb Jazz Festivals und The No Twist einen Tag später. Also das Programm, wenn ihr Interesse habt, gerne mal auschecken. Ich habe da jetzt nichts weiter im Detail rausgesucht, weil es auch sehr divers ist und ich jetzt nicht irgendwie mir da ein, zwei Rosinen rauspicken wollte. Und dann gibt es ein Release-Konzert von einer Band aus Hamburg. Pelagic Zone heißen die. Und stellen ihr Debütalbum, schätze ich zumindest mal, im Gängeviertel vor. Das Ganze Eintritt gegen Spende sozusagen. Und hier kommen sie mit ihrem Track Void. Play. Das sind Pelagic Zone mit ihrem Track Void. Release-Konzert dieser Hamburger Band im Gängeviertel diese Woche. Und zwar findet das Ganze statt am Freitag, den 24. Mai. Ich blende mal aus, weil ich habe noch so einiges, was ich in dieser Stunde unterbringen möchte. Ebenfalls am Samstag im, am Freitag, im Übel und Gefährlich sind zu Gast Francis International Airport. Von Ihnen hier der Track The Right Ones. Das waren Francis International Airport. Die Band gibt es live am Freitag auf der Bühne. Das ist Übel und Gefährlich. Ich schätze mal eher im Turmzimmer, dort dann live zu erleben. Dann geht es weiter mit Samstag, den 25. Mai. Dort spielen No Twist im Rahmen des Elb Jazz Festivals. Wo, weiß ich gar nicht genau. Einfach mal schauen, wer da dann noch so mit auftreten wird. Auf der Bühne, wo die dann sein werden. The Cabby Dies sind in Molotow zu Gast. Die Popband aus England, auch inzwischen stetiger Besucher Hamburgs Bühnen. Und dann auf Übel und Gefährlich sind Coco Rosie auf der Bühne, die beiden Chestern, Sierra und wie hieß die andere nochmal? Fällt mir gerade nicht ein, Cassidy, veröffentlichen bald ihre neue Platte. Sie wird da heißen Tales of a Grass Widow. Davon schon mal für euch der Track After the Afterlife. Yeah. stars smell some rain. Silver pearls glitter behind the old jail. White snails get whiter, crawling towards perfume. The air sifts like snow. Moth wings crumble by a daylit fire. Ash of deadwood pile higher, pyre for fox cuts blazing. The Afterlife, das waren Coco Rosie, die spielen live im Übel und Gefährlich und zwar am Samstag, den 25. Mai. Das ist auch der Konzert der Woche an dieser Stelle vom Sunday Service, weil die beiden live immer ein Besuch wert sind. Am gleichen Tag zu Gast auf Kampnagel ist Olafur Arnalds, der hat auch gerade eine neue Platte veröffentlicht. For Now, I Am Winter heißt diese. Und hier zu hören, This Place Was a Shelter, Olafur Arnalds aus Island. Thank you. This Place Was a Stranger, ein Track von Olafur Arnalds vom Album For Now I Am Winter. Er spielt live am Samstag, den 25. Mai auf Kampnagel. Dann noch zwei Tipps für nächsten Montag, allerdings auch ohne Hörbeispiel. Zum einen Dear Reader, die wir schon in der ersten Stunde hörten, aus Südafrika sind zu Gast im Übel und Gefährlich. Und Matani, die alten Grunge-Helden aus Seattle, sind in der Fabrik live zu Gast. So viel zu den Konzerttipps. Weiter geht es mit neuer Musik, und zwar mit Houses.